Tja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, da hab ich mich vergessen, da bin ich völlig ausgerastet. Erzählt mir von Situationen aus eurem Leben, wo ihr völlig ausgerastet seid, wo ihr ausgeflippt seid, wo ihr euch wirklich regelrecht vergessen habt. Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht. 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Manuel, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Manuel. Grüß dich, Domian. Da habe ich mich völlig vergessen. Dieser Satz passt auf dich und deine Geschichte. Ja, und zwar arbeite ich in einem Sicherheitsdienst. Ja. Und außer Objektbewachung und alles drum und dran machen wir auch für Bundesligamannschaften auch Stadionsicherung. Mhm. Und es war aber ein Spiel an einem Samstag. Da waren wir wie immer bei den Gästeblöcke. Es verlief alles ruhig, bis ein Schiedsrichter eine Fehlentscheidung verursacht hat, sagen wir mal. Wer spielte gegen wen? Wenn ich das sage, dann wissen Kollegen von mir Bescheid. Achso, okay, dann sag's nicht, ja. Das sind zwei Bundesligamannschaften. Ja, ne? Ja. Fehlentscheidung eines Schiedsrichters. Ganz genau, ja. Also von einem Fanblock. Mhm. Und da sind da so viele Fans ausgerastet, haben versucht, über das Gitter rüberzukommen, haben Gegenstände auf den Schiedsrichter geworfen. Und da die Polizei da noch nicht anwesend war, mussten wir mit unseren Sicherheitsleuten in den Block reinkommen, damit wir die Leute vom Zaun runterholen und uns da zwei rausschnappen, die mit Gegenständen, so mit der Dose Cola geworfen haben, und, also rausfischen, ja, sagen wir mal. Ne? Mhm. Da sind ja ich und ein paar Kollegen, sind wir da reingegangen und haben uns natürlich ein, zwei geschnappt. Und ja, und die anderen, die wollten das also nicht wahrhaben, sind dann auf zwei von meinen Kollegen draufgegangen und haben das, also fing an, auf sie zu schlagen. Mhm. Und in dem Moment hat jemand meinen Kollegen die Nase gebrochen, da lief Blut raus. Mhm. Dann bin ich so ausgerastet, dass wir zuerst Tränengas benutzt haben, damit die Masse nicht mehr näher kommt, damit wir uns ein bisschen absichern. Ja. Hat nichts genutzt, sind auf uns losgekommen, dann habe ich mir einen geschnappt, habe meinen Gummiknüppel rausgeholt und habe auf den so eingedrescht, bis ich in die Nase gebrochen habe und zwei Rippen. Hey. Yeah. Und normalerweise bin ich kein gewalttätiger Typ. Das ist einfach, ich habe mich einfach... Aufgrund dessen, was du vorher gesehen hattest. Ja, ja. Auf dessen, weil ich fühlte mich irgendwie bedroht mit unserem Kollegen, der da gerade am Bluten war. Mhm. Und, ist klar, ja. Es war ja auch eine extrem stressige Situation, ne? Das konnte ja, hätte ja vielleicht noch viel schlimmer eskalieren können alles. Es hätte noch schlimmer eskalieren können, weil wir haben die Leute zwar nicht provoziert, aber durch die einfach diese so eine dumme Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, dass solche Leute also ausgerastet sind und Manuel, wie kam es denn, dass du dann irgendwann doch abgelassen hast von ihm? Du warst dann ja richtig so in voller Fahrt und in der Wut, ja, völlig von Sinnen wahrscheinlich. Ja, bis die Polizei kam und mich dann einfach herausgezogen hat. Mhm. Ne? Und du hast dann hinterher erfahren, dass dieser Mann doch recht schwer verletzt war. Ja, wurde schwer verletzt. Also ich war auch zwar ein bisschen schwer verletzt, ich hatte auch was an der Nase gehabt. Also ich habe mich eigentlich, kann man sagen, verteidigt einfach. Mhm. Wenn man da bei ungefähr 1500 Fans in den Block reingeht und mit 15, 20 Leute da sind, klar, und die Polizei, die guckt sich da irgendwo das Fußballspiel von der Tribüne an, und achtet nicht auf solche Sachen, dann ist es normal, dass man sich irgendwie verteidigt. Ja, was ist denn aus dieser ganzen Sache geworden? Hast du eine Anzeige an den Hals gekriegt? Ich habe eine Anzeige gekriegt wegen Körperverletzung, habe auch 6.000 Mark Schmerzensgeld bezahlt. 6.000 Mark? Ja, und du musst 450 Arbeitsstunden für Vaterstaat arbeiten. Was hast du gemacht? Ich habe in einem Krankenhaus, hört sich zwar jetzt blöd an, aber in einem Krankenhaus habe ich also Betten, aufgezogen, abgezogen und das hört sich überhaupt nicht blöd an, das ist eine ganz wichtige Arbeit. Es ist eine wichtige Arbeit, bloß es ist einfach nur passiert, ne? Was ist passiert? Bereust du das oder letztendlich sagst du, das kann mir jeden Tag wieder passieren, wenn ich in eine solche Situation hineingerate? Das ist einfach, wie soll ich sagen? Man kann das nicht sagen, ob ich es bereue. Es ist einfach eine Situation gewesen, wo ich vielleicht nicht so reagieren, weil unsere Vorschriften sagen auch ganz anders. Wir dürfen also auch nicht so ausflippen, dass wir so gewalttätig werden. Ne? Also menschlich gesehen ist das nachvollziehbar, was du da gemacht hast. Es darf natürlich in den Ausmaßen nicht passieren. Dieser Job bei dem Sicherheitsdienst, machst du das immer noch? Also bei der Firma nicht, bin jetzt wieder bei einer anderen Firma. Ist das dein Hauptjob oder machst du das nebenher? Nee, es ist mein Hauptjob. Also ich war 2 Jahre lang auf einer Sicherheitsschule. Dann müsstet ihr doch eigentlich auch ausgebildet sein, um mit solchen extremen Situationen richtig umgehen zu können. Sind sie ja auch. Bloß Es ist einfach passiert. Ich habe mich vergessen, habe ich mich. Manuel hat sich wirklich vergessen und ist ausgerastet und hat 6.000 Mark dafür bezahlen müssen. Ja, und eine durchaus sinnvolle Arbeit machen müssen auch. Ja, bloß das Problem ist, ich bin jetzt wieder in Betrieb und da ist mir auch letzte Woche was wieder passiert. Zwar durch die Altstadt haben wir eine Patrouille gemacht und da wurde ein Ehepaar von zwei Jugendlichen, glaube ich, oder einer war das noch. Nee, der eine ist weggelaufen und der wurde angemacht, hat den Mann zur Seite gedrückt, hat ihn getreten, dann bin ich eingerastet, mein Kollege, er dazwischen, wurde mein Kollege wieder geschlagen, da war mein Kollege wieder im Blut, dann bin ich wieder ausgerastet und da ist mir nichts passiert, das verstehe ich ja nicht. Warum ist mir das gerade beim Fußballspiel passiert? Ist das? Ich weiß es nicht, Mario, ich kann es dir nicht beantworten. Ne? Die Geschichte, das war deine Geschichte. Ja, das war meine Geschichte. Danke für deinen Anruf. Ja, und alles Gute. Sei oder vorsichtig denn. Und ich finde deine Sendung super, ich gucke sie mir auch jeden Abend an. Danke, Manuel. Tschüss. Tschüss. Monika, 37 Jahre. Nee, 36. Ja, genau 36. Genau 36. Hi. Hallo Jürgen. Wann bist du ausgeflippt oder warum oder wie? Ist jetzt schon etwas länger her, genau genommen 1990 war es. Und zwar, ich hatte eine Tochter, die war 3,5 Monate alt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal was vom Plätzchen Kindstod gehört hast. Natürlich. Die ist also am Plätzchen Kindstod gestorben. Das heißt, ich habe die morgens gefunden. Und da war die aber, ich sage jetzt mal, die war zwar ganz blau angelaufen, aber die war noch warm. Also ich habe gedacht, die lebt noch. Mein Freund hat direkt Wiederbelebungsversuche gemacht. Wir haben also Rettungswagen angerufen und sind dann ins Krankenhaus mit dem Rettungswagen und dem Baby. Und dann ist das Baby direkt mit zwei Ärzten, die sind dann direkt mit ihr in einem Zimmer und haben also so alles mit ihr versucht. Wir konnten noch nicht genau reingucken. Aber ich bin immer noch total, wenn ich das so erzähle, klopft mein Herz immer noch total. Und ja, auf einmal kam dann eine Schwester zu uns rein. Wir waren also zuerst ganz allein im Raum. Dann kam eine Schwester und hat also nach dem Namen von meiner Tochter gefragt. Und dann haben wir den Namen gesagt und dann Familienstand. Habe ich gesagt, wir sind nicht verheiratet. Und dann kam ein Arzt rein und dann haben wir den gefragt, wie es aussieht. Ja, meint, das sieht nicht gut aus. Und ist dann wieder rausgegangen. Ich war total am Aufregen und ich bin da ganz unruhig hin und her gelaufen. Und dann wollte ich auf einmal von mir wissen, ob das Kind ein Wunschkind gewesen ist. Und ob ich mein Kind geliebt hätte. Ja, da bin ich total ausgerastet. Ich weiß nicht, ich hätte noch irgendwie so zwei... Warum haben die das gefragt? Zwei, drei dumme Fragen hat die mir gestellt und da bin ich da total ausgerastet, habe ich die angeschrien. Ist der Hintergrund gewesen, die Vermutung der Ärzte, dass da vielleicht ein Verbrechen vor hätte liegen können? Weiß ich nicht, ich habe die nur angeschrien, was sie sich denkt, ob sie denkt, ich hätte mein Kind umgebracht oder... Ich habe noch zuerst gesagt, weil die zuerst hat die nur gefragt, ob es ein Wunschkind war. Und habe ich gesagt, ein Wunschkind, also war nicht geplant, aber dann trotzdem erwünscht. So habe ich dann die Antwort gegeben. Ne? Du hast die Ärzte die Schwester angebrüllt. Ja, ich habe die total angebrüllt. Wie haben die dann zurückreagiert? Die hat gesagt, ich soll mich doch mal beruhigen, es wären ganz normale Fragen und ich soll mich mal bitte nicht so aufregen. Hab ich die angeschrien, ob sie überhaupt Kinder hätte. Aber es ist ja auch völlig verständlich, dass man dann in einer solchen Situation, sprich jetzt du, dann so ausrastet. Ne? Ja, dann stand da noch so ein Wagen mit so Instrumenten, den habe ich dann, den Fuß gegengetreten, dann mein Freund hat mich noch festgehalten. Den habe ich dann auch noch angeschrien und ich hatte da überhaupt kein Verständnis für die Ärzte, weil die haben uns doch total allein gelassen. Da saß man die ganze Zeit. Ist denn, Monika, ist das Kind gestorben? Ist gestorben. War es da schon tot, als die dich gefragt haben oder haben die dann noch um das Leben gekämpft? Zu der Minute vielleicht, als ihr geredet habt. Also ich kann das nur von der Todeszeit ausgehen. Von der Todeszeit ist... Also die Zeit noch, wo wir die gefunden haben. Also ich habe die samstags morgens gefunden, das war 20:10 und die Zeit haben die auch im Todesschein angegeben. Kannst du jetzt im Nachhinein, wenn gleich das in der Situation wahrscheinlich auch sehr ätzend war, auch ein bisschen das Krankenhauspersonal verstehen, dass die solche Fragen gestellt haben? Nee, die Fragen nicht. Also die waren total, was hätte man vielleicht hinterher mal fragen können, so ein Gespräch oder so. Haben die dir dann unmittelbar, danach dann gesagt, dass deine Tochter tot ist? Der Arzt kam dann nochmal rein und guckt mich nur an und dann habe ich den nur gefragt, ist sie jetzt tot? So, und dann meint er ja und dann habe ich nur geschrien, nein. Und also die Fragen waren vielleicht notwendig, aber man hätte sie zu einem anderen Zeitpunkt und sensibler stellen können. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, ja, wirklich so unsensibel auch. 8 Jahre ist das her und trotzdem schlägt dir immer noch das Herz, wenn du dran denkst. Ja, ich bin jetzt auch richtig so wieder, das nimmt einen immer wieder mit. Ich habe jetzt wieder zwei Mädchen. Zum Glück, aber trotzdem, das vergisst man nie. Und ich wollte noch ganz, ganz kurz was zu der Ina vorige Woche sagen. Die hat ja gesagt, die hätte so Schuldgefühle. Ja. Ich meine, sogar ich hatte auch Schuldgefühle. Man sagt ja am plötzlichen Kindstod, da kann keiner machen. Das höre ich immer wieder von Eltern, die sich dann Vorwürfe machen. Aber es ist wirklich ein Unglück, ne? Es ist ein tragisches Unglück. Ja. Nur ich hatte auch Schuldgefühle. Die hat nicht bei uns im Zimmer geschlafen. Ich dachte, die ist bei uns ins Zimmer genommen. Trotzdem schön, Monika, dass du jetzt zwei Kinder hast und dass da alles in Ordnung ist. Ja, Gott sei Dank. Alles Gute weiterhin. Okay. Tschüss. Danke, ciao. Christine ist bei mir am Telefon jetzt. Und Christine ist wie alt? 28. 28. Hallo. Hallo. Du bist ausgerastet? Ich bin ausgerastet. Erzähl mir. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich war im Januar 1990 in einer Diskothek. Und jedenfalls bin ich dann auf Toilette gewesen, habe mich mit einer Bekannten unterhalten. Ja, und irgendwie hatte ich auf einmal ein ungutes Gefühl. Ich wollte nach draußen zu meinem Auto. Mhm. Ja, und dann bin ich auch, ich weiß nicht wieso, auf jeden Fall bin ich dann rausgekommen und es stand auf dem Personalparkplatz damals unter einer Laterne. Da habe ich erst gedacht, es hatte geregnet. Ja, hat es aber dann nicht. Als ich dann ein bisschen näher gekommen bin, habe ich die Bescherung gesehen. Diese Heckscheibe ist eingeschlagen worden. Mhm. Und diese ganze, das war alles so am Perlen. Das ist ja so Sekurit und das geht zerfällt in Erbsen. Gut. Ja, ich die Bescherung gesehen, ich denke, wer war denn das? Und naja. Du hattest das einfach so ein Gefühl? Ich hatte so ein Gefühl, ich habe sowas irgendwie im Sinn. Also im Vorgespräch hat mich dann Mitarbeiter auch schon gefragt und ich weiß nicht, also ich habe für sowas ein Gespür. Ich bin einmal zu meinem Geburtstag weggefahren, habe ich gesagt, ich komme nicht mit einem heilen Auto nach Hause. Ja, und hinterher war der Kofferraum kaputt. Erzähl mir die Geschichte weiter. Ja. Es ist Folgendes, jedenfalls, ich habe das dann meinen Kofferraum aufgemacht, ich bin etwas aufgeregt, habe einen Handfeger rausgeholt, weil ich immer eigentlich einen mit habe, so wegen Schnee und so im Winter, habe es weggefegt und auf einmal kam der Typ um die Ecke. Mir tut das so fürchterlich leid und ich will das auch bezahlen, also hat einen Zettel in der Hand mit seiner Adresse drauf und so. Und ich habe schon bei der Polizei angerufen, aber die haben gesagt, ich soll das so regeln und hin und her. Und dann bin ich auf den losgestürzt mit einem Handfeger in der Hand und habe den verprügelt. Aber das war doch eigentlich nett, wenn er schon kommt und sagt, ich will es wieder gut machen und ich habe sogar die Polizei angerufen. Das hätte dir doch eigentlich den Wind aus den Segeln nehmen müssen. Das ist richtig, aber ich war in dem Moment so blind, weil du dein Auto so sehr liebst. Was heißt liebst nicht, aber wenn man dafür arbeitet, hat sich das selbst erarbeitet und das war ein Auto, das war 3 Jahre alt. Christine, wieso hat der das denn überhaupt gemacht? Und zwar war das Folgendes, ich habe dann im Nachhinein erfahren, er hat sich dann wegen seiner Freundin mit seinem besten Kumpel gestritten, weil er gedacht hat, sie wäre mit ihm fremdgegangen. Mhm. Und das war aber nicht so. Und dann hat er wohl, um seine Wut abzureagieren, ist einfach rausgegangen und hat auf das nächstbeste Auto, also mein Auto. Dein armes Auto, musst du dran glauben. Musst du dran glauben, Du bist mit dem Handfeger auf ihn losgegangen. Ich bin auf ihn losgegangen. Hast du mit dem Handfeger auf ihn eingedroschen? Ich habe auf ihn eingedroschen. Ich war damals ziemlich dick. Ja. Und habe mich also auf ihn draufgeschmissen. Und es waren mittlerweile standen noch irgendwie so 3 Leute. Und dann habe ich auf den eingeschlagen, habe gebrüllt, du Schwein, du Arschloch, warum hast du mein Auto kaputt gemacht? Ja. Ich bring dich um. Ja. Und im Endeffekt ist es dann so gekommen, dass die Leute hinterher, die damit beistanden, bekannt von mir, haben dann die Türsteher geholt und die haben mich dann mit 5 Mann von ihm runtergezerrt. Mein Gott, da musst du aber eine kräftige Frau sein oder gewesen sein. Ja, ich bin also Fleischerin und damals war ich ziemlich dick und ich habe schon gut was in den Armen. Und dann hat der sich denn gewehrt oder hat er alles über sich hergehen lassen? Der konnte sich nicht wehren. Die Fleischerin war so massiv, die hat alles unter sich begraben. Genau. War der verletzt hinterher gar? Er hatte also mehrere Platzwunden, ich weiß nicht, 3 oder 4. Dann habe ich ihm einen Zahn ausgeschlagen. Mein Gott, nochmal. Die Nase war gebrochen. Also wir wollen alle warnen, dass die sich nicht mit dir anlegen. Ne? Nein, heute ist das vorbei. Also heute bist du eine ganz sanfte Frau geworden. Eine liebe Mutti. Und Das Ironische dabei war ja einfach noch, ich habe ihn hinterher auch noch ins Krankenhaus gebracht. Also als du dich beruhigt hast, wurdest du dann doch wieder menschlich. Dann wurde ich wieder menschlich, habe gesagt, Mensch Junge, pass auf, wir regeln das so und so und habe ihn ins Krankenhaus gefahren. Und Christine, hat er dich denn dann angezeigt? Nein, das hat er nicht gemacht. Nein, er hat die Scheibe bezahlt, also die Heckscheibe hat bezahlt, die Versicherung. Und er hat keine Anzeige gestellt. Ich habe dann auch keine Anzeige gestellt. Das ist alles Versicherungsgang. Hast du ihn denn wenigstens mal eingeladen auf eine gute Fleischwurst oder so? Du, ich habe ihn nie wieder gesehen. Nie wieder gesehen? Nee. Weil das wäre freundlich gewesen von dir, ne? Nachdem du ihn da... Das ist schon richtig, aber ich habe ihn, wie gesagt, nie wieder gesehen. Ne? Also das ist auch eine klassische Ausrastgeschichte gewesen. Ja. Ne? Mhm. War das bisher einmal in deinem Leben, dass du wirklich so voll Stoff neben der Kappe warst? Oder gab es das vorher schon öfters mal? Es gab das noch ein zweites Mal, auch mit dem Auto. Also mit den Autos hast du es, ne? Ja, ich weiß nicht, weil wie gesagt, wenn man das verarbeitet, man weiß, was das für ein Wert ist. Und, ja. Ne? Was für ein Auto war das denn eigentlich damals? Also das eine Auto war ein Opel Ascona. Ja. Und das andere Auto war ein kleiner, popliger VW Polo. Trotzdem, ne? Wenn man ihn kauft, ja. Und selbst... Und den habe ich also wahnsinnig geliebt und das war auch an der gleichen Diskothek und da standen auch eine Menge Leute. Mhm. Und dann habe ich gehupt, weil ich auch runter wollte. Und dann hatte ich eine Sehenscheidenentzündung, hatte einen Gips am Arm. Mhm. Ja, und dann drehte sich halt so ein Typ um nach dem Hupen und du blöde Kuh und was hupst hier rum und holt aus und tritt voll gegen den Reifen. Bin ich ausgestiegen, habe ich ihm einmal den Gipsarm ins Gesicht gehalten. Ah, ja. Also da ist aber dann nichts weiter passiert. Da hätte wohl nur irgendwie eine Beule, ne? Ja. Aber da habe ich es, ne? wer hat dich denn jetzt wieder, wer hat dich wieder oder überhaupt sanft gemacht? Mein Kind. Sohn. Dein Sohn. Seitdem schlägst du nicht mehr so zu? Nein. Bist aber noch Fleischerin? Ich bin im Entziehungsurlaub, ne? Ah ja, aber gehst hinterher in den Beruf wieder rein, ne? Ich möchte es gerne, ja. Aber es geht ja leider nicht mehr Vollzeit, ja. Wegen dem Kind. Aber ich würde es angeblich, ich würde es ganz gerne wieder machen, ja. Weil es doch eigentlich ein ziemlich guter Job ist, so wegen sind, Kunden. Sind so. Wir alle froh, dass du ein Kind bekommen hast? Somit können wir ganz, ganz angstlos auf die Straßen gehen, ne? Und trotzdem sollten wir uns hüten vor deinen Autos. Ja. Was fährst du im Moment für ein Auto? Ein Opel Vectra. Welche Farbe? Metallic Grün. Also Metallic Grün, Opel Vectra. Vorsicht, Hände weg, ne? Vor allen Dingen Autodiebe. Christine, danke für deinen Anruf. Bitte. Tschüss. Alles Gute weiterhin und alles Gute für deinen Hintergrundleute. Ja, das werde ich denen weitergeben und sagen. Die winken schon. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Jetzt ist ein junger Mann am Telefon, 16 Jahre alt. Ja, hallo. Er heißt wie? Robert, hi. Hi, Florian. Ja. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Oh, muss doch. Muss jetzt, ja. Zu der Vorgeschichte vorhin gerade, also ich kann nicht ganz gut verstehen, warum sie sind einen da verölt, aber ich bin auch ein ziemlicher autonah. Bist du auch? Ja, obwohl du ja gar nicht Auto fahren darfst, ne? Ja, leider noch nicht. Ich sehne mich meinem 18. Geburtstag entgegen. Was ist denn deine Lieblingsmarke? Ferrari. Ferrari, na klar. Den wirst du dir wahrscheinlich dann auch gleich leisten können, ne? Wenn du schon sparst jetzt. Ja? Ich hoffe es. Robert, wann bist du ausgeklinkt? Hm? Wann bist du und wo bist du ausgeklinkt? Ja, das war, ich glaube, das war vor einem guten Jahr jetzt ungefähr. Mhm. Ja, es hat eine kleine Vorgeschichte. Es war so, ich war immer mit Freunden immer draußen auf dem Schulhof. Also es war ja Schule, ne? Mhm. Ich bin ja noch Schüler. Und das war draußen vom Schulhof und wir haben immer Fußball gespielt und so. Und da waren eben noch so kleine, ja, so... Achtklässler, glaube ich, irgendwie, eher so Sechsklässler, mhm. Also ganz kleine noch, mhm. aus der Grundschule. So noch mit Eierschale. Ja. Genau, kann man sagen. Ja, und es war eben so, die meinten, sie müssten sich immer einen kleinen Spaß erlauben und mich immer zärgern und immer ankommen und immer einen auf Halligalli machen und so und... Ja, wie Halligalli? Was haben die mit dir gemacht? Ja, die haben, ja, es gab da einige Sachen. Die gemacht. Einmal zum Beispiel haben sie mir auf die Jacke gespuckt, als ich da normaler stand, kam, dann merkte ich plötzlich viel von hinten irgendwann gemacht und dann war das nämlich drauf. Ja. Nicht so ganz schön? Nicht so ganz schön. Nee. Ich bin auch hinterher zum Lehrer gegangen, aber das war das Dore daran. Der sagte dann, ja, musst du mir den holen oder beziehungsweise den Namen besorgen. Ich kannte die aber leider alle nicht. Also die haben dich richtig aufs Messer provoziert. Genau. Oder die haben, oder ein anderes Beispiel, die haben wir zum Beispiel auch beim Fußballspiel versucht, als ich so eine Art Trainingshose anhatte, haben sie versucht, die Hose runterzuziehen. Mhm. Haben sie es geschafft? Knapp. Knapp. Knapp, also etwas war schon unten. Also. Ja. Also ganz bösartige, pfiffige kleine Jungs. Oh ja, ja. Oh ja. So, oh, was ja. hast du gemacht? Ja, das war so, wieder einmal so nach der Schule, auf dem Nachhauseweg, bin einfach ganz locker da lang gegangen und plötzlich merke ich, also da kam dann wohl irgendwie von hinten einer, ist mit Anlauf auf mich zugelaufen, von hinten, also ich kann das mal so deuten, ich glaube das war eben so, und ist dann mit einem ausgestreckten Bein mir voll in den Rücken gesprungen. Und dann habe ich nicht mehr gehalten, ich bin hinter dem her. Ich muss sagen, ich glaube das sind nur so 10, 11-Jährige und ich bin schon ein ziemlich kräftiger Typ. Ich bin hinter dem her, ich habe den mir gepackt, ich habe den verdroschen auf gelassen und so. Ich habe dann ganz alles rausgelassen. Haben die anderen ihm geholfen oder sind die abgehauen? Nein. Ja, es war so, als er mich getreten hat, ist er natürlich gleich weg abgehauen. Und ich gleich hinterher und es war schon ein kleines Stückchen weiter weg und gut, die anderen haben es gesehen. Aber auf jeden Fall hast du nicht die ganze Bande dann. Nee, ich hatte nicht die ganze Bande. Du hast ihn richtig zusammengeschlagen, ja, im Kleinen. Wie übel denn? Ganz schlimm auch? Ja gut, auf ich glaube, es gab keine Verletzung. Vielleicht hat er sich irgendwo, einen blauen Fleck oder so. Achso, also er musste nicht im Krankenhaus verarztet werden. Ja, er musste nicht ins Krankenhaus, aber ich habe schon immer mit so einem Knie lang auf dem Boden. Das ist ein ziemlich kleiner Typ gewesen. Dann hast du ihn liegen lassen? Genau, ich bin einfach weitergegangen. Und was ist später aus der ganzen Sache geworden? Haben die dich dann für immer in Ruhe gelassen? Also das später sollte ich zum Direx, hab den, und es sollte eigentlich Konsequenzen geben, die waren wohl da gewesen. Und das fand ich auch schon ziemlich heftig von denen. Also erst erlauben sie sich sowas und dann gehen sie zum Direx. Das habe ich dem dann auch gesagt, also was die alles veranstaltet haben. Und ich habe darauf eigentlich nichts mehr bekommen. Wie ist die Sache ausgegangen? Ist das ganz im Sande verlaufen alles? Zum Glück, ja. Also sind, heute kann man sie, haben sie sagen oft, Respekt vor mir, kann ich nur so sagen. Seitdem, mich in Ruhe. Seitdem wird Robert nicht mehr von kleinen Jungs geärgert. Ja. Danke für deine Geschichte. Klar. Tschüss, okay. Robert. Jo. Tschüss. Grüß die Hannelore. Mach ich, was? Die Hannelore? Ich meine die im Hintergrund. Ach, im Hintergrund, ja, das mache ich. Ja, die Väter und so, oder wie die alle. Mach ich. Tschüss, Robert. Jo, alles klar. Hannelore haben wir hier nämlich nicht. Ihr Lieben, wenn ihr schon mal so richtig ausgerastet seid, ausgeflippt seid, wenn ihr so sagen könnt, Mensch, das war eine Lage, eine Lebenssituation, in der habe ich mich vollkommen vergessen. Und wenn ihr Lust habt, mir das zu erzählen, dann ruft mich an 0180 5678 111. Das ist die Telefonnummer. Jetzt geht's weiter mit Detlef und der ist 33. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich bin ausgerastet, als eine Frau belästigt wurde. Ah ja, erzähl mal die Situation. Ja, ich war auf einer Kneipentour am Wochenende. Und dann habe ich also eine Frau um Hilfe schreien hören, bin dahin. Wo war das, auf der Straße oder wo? Ja, Straße bzw. Parkplatz. Ein Parkplatz. Um wie viel Uhr? Och, das war nachts um eins. Mhm. Und ja, dann bin ich dazwischen gegangen, habe demjenigen gleich, sag ich mal, ein paar gedonkt. Mhm. Und sie hat sich dann bei mir bedankt, nur allerdings habe ich dann von ihm noch eine Anzeige wegen Körperverletzung rangekriegt. Ja, Moment, du hast ihm einen geschlagen oder heftig zugehauen. Und ja, ich hat er sich dann gewehrt? Ist er abgehauen oder wie löste sich das alles dann auf? Ja, ich habe ihm also ein paar geschlagen und dann war er erstmal verdutzt. Mhm. Und dann ist er wieder auf mich drauf und naja, dann habe ich dann nochmal zugehauen. Und dann muss ich ihm wohl den Unterkiefer gebrochen haben. Nur, das war ein kräftiger Schlag. Ja, der zweite Schlag muss wohl kräftiger gewesen sein. Auf jeden Fall kann ich das nicht ab... Ich sag mal so, wenn die Frau... Nee, klar, erzähl mal weiter. Dann ist er weggelaufen oder wie... Nein, der ist nicht weggelaufen. Ich habe ihn dann also festgehalten. Ich habe so eine Art Polizeigriff dann genommen und ich habe dann zu der Frau also gesagt, sie soll die Polizei rufen. Also, und die kamen dann auch? Und die kamen auch. Dann hast du eine Anzeige bekommen wegen Körperverletzung? Ich habe von ihm eine Anzeige wegen Körperverletzung bekommen. Was musstest du irgendwas bezahlen? Wie ist das ausgegangen? Nein, also von der Körperverletzung her, die Anzeige, die er mir gegeben hat, bin ich freigesprochen worden. Und er hat eine Bewährungsstrafe von 2 Jahren gekriegt. Wollte er die Frau vergewaltigen? War das klar, was er wollte? Oder wollte er sie berauben? Ja, er wollte an die Frau ran. Also berauben wollte er so an wahrscheinlich nicht. Also angrapschen. Hattest du eine Sekunde Angst? Hast du gezögert, dahin zu gehen? Ich meine, das hätte ja auch für dich übel enden können. Du weißt ja gar nicht, mit wem du da konfrontiert wirst. Angst hatte ich keine. Ich habe also, ich mache seit 8 Jahren Kampfsport und da hatte ich also in dem Sinne auch keine Angst. Das heißt, du würdest das zu jeder Zeit wieder tun? Es kommt drauf an. Wobei mit dem Kampfsport ist auch so eine Sache, wenn der eine Waffe gehabt hätte, hilft dir dein Kampfsport auch nichts, ne? Ja, in manchen Fällen hilft es mir auch nicht, das stimmt. Aber wenn die Frau, sag ich mal, diese Sache nicht provoziert und ich denke mir, wenn eine Frau um Hilfe schreit, dann denke ich mir, dass sie das nicht selber provoziert hat und dann gehe ich auch dazwischen. Ja, ja, klar. Ja, tolle Sache. Es müsste mehr Leute geben wie dich, Detlef. Man hört ja immer, man hört ja immer wieder diese Geschichten, dass die Menschen weggucken, wenn so etwas passiert und einfach weitergehen, ne? Und eben nichts unternehmen, nicht einmal die Polizei anrufen. Und das ist das Schlimme. Danke für deinen Anruf. Ich danke auch. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Detlef. Ja, tschüss. Sabine ist dran und Sabine ist 39. Ja, ich bin 39, genau. Ja. Hi Domian. Hallo Sabine. Also zu meiner Geschichte, ich bin mehrmals operiert worden und laufe dadurch zurzeit an Krücken. Mhm. Weswegen bist du operiert worden? Ich hatte 85 einen Nabelbruch und dann ist gefuscht worden. Seitdem hatte ich 23 Operationen. 23 Operationen wegen eines Nabelbruchs? Ja, da ist damals gefuscht worden. Und ja, das ist halt auf den Rücken und auf die Gelenke gegangen. Und ich laufe jetzt halt an Krücken momentan und wollte in eine Stadt. Und da musste ich mit der Straßenbahn fahren und die war zu dem Zeitpunkt relativ voll. Und dann bin ich halt eingestiegen und weil ich schlecht stehen kann, wenn die Straßenbahn fährt, habe ich eine Frau gebeten, die war so zwischen 40 und 50, ob sie aufstehen könnte, damit ich mich hinsetzen kann. Ja. Und dann guckt sie mich so von oben nach unten an und sagt, weißt du, wenn du ein Krüppel bist, dann darfst du nicht in eine Stadt fahren und mit dem Arsch zu Hause bleiben. Und dann ist mir die Hand ausgerutscht. Dann habe ich ihr eine gescheuert. Und dann wurde sie auch ziemlich kiebig. Und die anderen Leute in der Straßenbahn sagten aber auch, was das von ihr sollte. Also die haben das verstanden, die anderen Leute. Die hat das laut gesagt. Ja, und dann kriegte der Fahrer das auch irgendwo mit und kam. Und hat dann halt zu der Frau auch gesagt, es wäre doch wohl sinnvoll, wenn sie erstmal aussteigen würde, frische Luft schnuppern würde, sich beruhigen würde und sie können mit der nächsten Bahn fahren. Aber ich meine, es ist ein Ding, was macht die mit anderen Leuten, die auch wirklich behindert sind? Also, man sollte es nicht tun, aber ich finde das gut, dass du es gemacht hast. Ja, weil... Hat es auch gut gesessen bei der? Ja, man hat alles im Finger gesehen. Mich wundert dann, dass die nicht völlig hysterisch geworden ist und so richtig auf dich wiederum eingeschlagen hat. Ja, das kam auch vielleicht, dass die anderen Leute gleich eingegriffen haben und sich da eingemischt haben. Das fand ich also unheimlich toll auch. Gut, dass die anderen das auch verstanden hat, ne, was sie gesagt hatte. Sonst hättest du ziemlich blöd da gestanden. Ja, richtig. Aber sie hat auch so richtig laut gesagt. Und das Kruppel, das kam so richtig raus. Und ich habe in dem Moment geschluckt und dann auch gleich zugeschlagen. Also das wäre auch irgendwie noch Reflex wahrscheinlich gewesen. Bist du so ein Typ? Oder hast du dich über dich selbst gewundert, dass du so spontan da auch sehr aggressiv reagiert hast? Also hinterher habe ich mich schon erschrocken. Was so alles in dir steckt, ne? Ja, aber ich habe auch gedacht, das gibt es nicht. Und wo ich wegkomme, da ist auch eine Anstalt für geistig Behinderte. Und da habe ich gedacht, mein Gott, wenn solche Leute weiter rumlaufen und mal nicht reagiert. Was war denn das für eine Frau? Was für ein Alter, was für ein Typ so? Ich schätze, die war so zwischen 14 und 15, ich würde mal sagen, gut bürgerlich. Und da habe ich auch noch so gedacht, so, es wird vielfach über Jugendliche geschimpft. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fahre nun das öfter mit der Bahn, dass die Jugendliche viel öfter aufstehen und Platz machen, wie so morgens zwischen 40 und 50. Die ist dann ausgestiegen? Der Fahrer hat sie dann mehr oder weniger an die frische Luft gesetzt. Und dann war die ganze Sache damit erledigt. Und dann wurde die Fahrt über noch weiter davon geredet und auch viele Leute haben sich darüber aufgeregt, wie kann man nur und überhaupt. Gut, dass es nicht nur ein Nachspiel hatte. Ne? Ja. Es hätte ja sein können, dass die wiederum dich dann noch angezeigt hätte wegen Körperverletzung oder sowas. Ne? Aber weiß ich nicht, ich meine, es gibt ja auch so eine Karenzzeit, wenn man einen Arm zu hat nach so einer Situation. Wie so ein Reflex oder so. Das könnte dir wieder passieren, wenn du so eine Antwort bekommst. Weil, kann ich mich nicht von frei sprechen. Ich weiß es nicht. Weil ich bin eigentlich nicht so ein Mensch und ich bin eigentlich so, dass ich mal so ein Mensch komme, ehe man zu Wort kann man drüber reden, aber... Also wie gesagt, ich finde das völlig in Ordnung, was du da gemacht hast. Solche Idioten, da hilft manchmal wahrscheinlich nur noch so eine... Radikal. Sowas, ja. Wirklich. Also das ist sowas von super bescheuert. Da will ich auch nicht mehr diskutieren. Nee. Manchmal, ne? Ich glaube, das hätte auch nichts gebracht. Die hätte überhaupt nicht zugehört oder so. Jetzt sag mir doch noch, das gehört jetzt zwar nicht zum Thema, aber es interessiert mich trotzdem. Hast du denn eine Chance, dass du wieder richtig gesund wirst nach diesen vielen, vielen Operationen? Ja, also von den Ärzten sieht es nicht so aus, weil immer was Neues halt dazu kommt. Aber ich lebe jetzt momentan vom Sozialamt und diese Ärztin, die meinte also halt, 23 Operationen wäre ja alles gar nicht so schlimm und ich könnte wohl arbeiten gehen. Aber da wird wohl noch was laufen in Zukunft, weil ich musste zum Arbeitsamt und die haben einfach nur gelacht und haben gesagt, was wollen Sie hier? Ja. Und das sind auch so Leute, das wäre auch so ein Fall gewesen, wo ich hätte ausrasten können, weil sie mich zum Beispiel gefragt hat, warum ich so ein teures Medikament nehmen würde, ob das denn notwendig wäre. Also wir haben nächste Woche hier in der Sendung das Thema Ärztepfusch. Du bist ja nun wirklich dann so ein Opfer, ne? Ja. Ist da eine Entschädigung in Aussicht oder hast du schon irgendwas bekommen? Nichts. Das ist einfach zu viel passiert und da waren auch zu viele Ärzte dran und dann schiebt einer die Schuld auf den anderen Und es war auch so, dass ich ein paar Mal gedacht habe, es wird nichts mehr, und dann ist man im Endeffekt froh, wenn man auch lebt und will erstmal wieder halbwegs gesund werden, um irgendwie einen Prozess zu führen. Klar, das ist dann natürlich extrem belastend für jemanden, der sowieso schon gesundheitlich dann so angeschlagen ist. Richtig. Liebe Sabine, also gut, dass du das so gemacht hast. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du gesundheitlich dann doch vielleicht bald wieder richtig fit wirst und dass es bergauf geht. Jo. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch einen Gruß dein Team von mir. Mache ich. Tschüss, Sabine. So, Freunde, 1.31 Uhr haben wir jetzt gleich. Und das heißt für uns, wir machen eine kleine Pause. Irgendwann schon mal so richtig voll Stoff ausgerastet, wo ihr euch vielleicht selbst gar nicht wieder erkennen konntet, wo ihr etwas gemacht habt, was ihr eigentlich sonst überhaupt nicht macht. Wo man so sagen könnte, im Nachhinein, da habe ich mich völlig vergessen. Da bin ich total ausgeflippt. Wenn ihr so etwas mal erlebt habt und es mir erzählen wollt, Telefonnummer 0180 5678 111. Und die Faxnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, 0180 5678 110. Und wenn ihr uns faxt, vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann, wie wir das ja sowieso tun, immer dann auch zurückrufen, damit wir euch zurückrufen können. 0180, die Faxnummer 5678 110. Und ihr könnt uns auch per E-Mail erreichen, und zwar unter 1live klein und zusammenschreiben, 1live@wdr.de. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt, da habe ich mich vergessen, da bin ich völlig ausgerastet. Nächste Anruferin, das ist Andrea und die ist 24 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Andrea, hallo. Hi, oh, ich bin ganz aufgeregt. Das macht gar nichts. Wir beide schaukeln das Kind schon. Ja, ich habe was ganz Schlimmes gemacht. Was denn? Ich habe meinen Ex-Freund verprügelt. Ja, das sollte man natürlich nicht. Ja, ist aber schon ein bisschen länger her, schon circa ein Jahr her. Du hast deinen armen Ex-Freund verprügelt. Also er hat es verdient, er hat es echt verdient. Wie kam es denn dazu? Ja, er hat mich betrogen mit einer anderen. Mhm. Und das habe ich nicht durch ihn erfahren, sondern durch einen Bekannten. Der hat mir erzählt, er hätte die beiden zusammen gesehen. Mhm. Und dann habe ich meinen Ex-Freund darauf angesprochen. Ja. Und er ist mir einfach ausgewichen und da wusste ich eigentlich schon Bescheid. Das Ausweichen war das Signal, es stimmt. Es stimmt. Mhm. Er hat mich dann ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr angerufen. Mhm. Und wir haben auch nicht mehr miteinander geredet. Und also, dass er nicht darüber reden konnte, fand ich total schlimm. Und ich wollte immer mit ihm darüber reden, aber er wollte einfach nicht. Mhm. Und innerlich ist meine Wut dann gegen ihn so angewachsen, dass ich eines Tages, er arbeitet also in einer Kneipe, mhm, wo ich auch immer hingehe, und habe ich ihn angesprochen, ja, lass uns doch mal drüber reden und so, komm doch mal eben kurz mit raus. Ja, und dann ist er auch bereitwillig mit nach draußen gegangen, weil ich wollte ja nicht so eine Szene machen vor den ganzen Leuten. Ja, und draußen, er wollte einfach nicht drüber reden und es war nur Schweigen im Wald und ich bin dann ausgerastet und habe einfach auf ihn eingeschlagen. Also so mit den Fäusten? Mit den Fäusten. Auf die Brust, ins Gesicht? Auf den Kopf, ja. Auf den Kopf. Ins Gesicht. Bist du denn auch so eine starke Frau wie vorhin, wer war das? Unsere Fleischerin, dass das für ihn sehr schlimm war? Wenn ich wütend bin, kann ich sehr stark sein, glaube ich, ja. Und ich meine, ich bin genauso groß wie er. Ja. Und, Nasenbein gebrochen? Ne, Gehirnerschütterung. Gehirnerschütterung. Gehirnerschütterung, ja. Ist er auf den Boden geknallt? Oder nur aufgrund deiner Schläge an den Kopf? Nur aufgrund meiner Schläge an den Kopf. Dann waren die aber auch ganz schön drastisch. Und danach habe ich auch nicht aufgehört. Ich habe weiter auf ihn eingeschlagen. Er hat mich dann irgendwie versucht zu beruhigen, hatte auch ziemlich viel Angst. Also er hat sich nicht gewehrt, er hat nicht zurückgeschlagen. Er hat sich nicht gewehrt, er hat mich nur angeschrien, du schlägst mich nicht. Mhm. Du schlägst mich nicht, so ungefähr. Und daraufhin hast du gesagt, und ich schlage dich doch. Ja, und ich habe gesagt, ich bringe dich um, sage ich dir. Ich bringe dich um. Und er konnte sich dann irgendwann losreißen, ist dann zurück in die Kneipe gerannt. Ich war noch mit ein paar Freunden da und ich war innerlich so geladen, dann bin ich auch noch, die sind dann rausgekommen, meine Freunde. Und ich bin dann auch noch auf die losgegangen. Auf die auch? Ja, ich war total, die wollten schon die Polizei rufen und so weiter. Andrea, du bist ja eine ganz gewalttätige junge Frau. Ja, mir ist das auch schon, das war auch nicht das einzige Mal. Das war vorher ist mir das auch schon mal passiert. Mit meinem anderen Ex-Freund. Du bist dann, du wolltest auf die auch noch losgehen. Und wie hat sich dann alles aufgelöst? Ja, ich meine, wir sehen uns heute noch. Also er arbeitet immer noch da und ich gehe da immer noch hin. Mhm. Wir haben bis heute nicht darüber geredet. Mhm. Also die Wochen danach waren ziemlich schlimm. Ich habe mich dann auch in dieser Kneipe nicht mehr sehen lassen. Hast du dich denn geschämt für diesen Auftritt? Nein. Nein. Das war ein ganz entschiedenes Nein. Also ich habe mich nicht geschämt. Du stehst bis heute zu dieser Gewalttat. Ja. Und der arme Mensch hatte eine Gehirnerschütterung. Wie hast du das erfahren? Durch meine Freundin. Die hat mit ihm gesprochen. Wie denkt er denn über dich? Was hat die Freundin erzählt? Wie denkt er über mich? Wahrscheinlich nicht ganz sehr schmeichelhaft, ne? Nein, aber das ist ein Jahr her. In der Zwischenzeit haben wir auch schon wieder miteinander geredet, zwar oberflächlich und so, über allgemeine Sachen. Die Lage hat sich ziemlich beruhigt, aber danach war es, er ist mir aus dem Weg gegangen, ich bin ihm aus dem Weg gegangen. Mhm. Wir haben nie darüber gesprochen. Und du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Du bist so ein Typ, der zu solchen Aktionen neigt, wenn das Fass überläuft. Ja. Mhm. Dann kann ich nicht anders. Also, hältst du es denn für möglich? Du hast es gerade nur so fast so im Scherz gesagt, aber hältst du es für möglich, dass da auch mal unter Umständen was Schlimmes passieren könnte, dass du wirklich ausrastest und jemanden... Ach, du meinst, dass ich jemanden umbringen könnte? Ich weiß nicht, wenn du die... Ach, nein. Sagst, so weit nicht. Nein. So schlimm ist es nicht. Also liebende Frauen sind manchmal unberechenbar, ne? Ja, das ich glaube auch. Hast du einen Freund im Moment wieder? Nee, das Schlimme, das kommt ja eigentlich noch. Das Schlimme ist, dass ich immer noch ein bisschen in ihn verliebt bin. Hat er denn was mit dieser anderen Frau nach wie vor? Er wohnt mit ihr zusammen. Ah, ja. Wir haben auch zwei Kinder, aber sind nicht von ihm, sondern von einem, vom anderen. Das Ganze ist ein Jahr rum. Ist vor einem Jahr gewesen. Circa ein Jahr, ja. Da kannst du es vergessen, ne? Ich weiß, natürlich kann ich... Ich sage dir ganz von einer ganz fernen, neutralen Stelle, vergiss es. Ja, du bist nicht der Einzige, der mir das... Ja, ich weiß, aber man muss das immer wieder hören, dann von allen Seiten, wenn man in einer solchen Lage ist. Ja. Aber ich kann, weiß nicht, es ist total schwierig, jemanden zu vergessen, also in den man so verliebt war. Du hast wahrscheinlich dadurch alles restlos kaputt gemacht, was noch da war bei ihm, für dich an Gefühlen. Ja, ich denke auch. Aber es ist schwierig, drüber hinwegzukommen. Ich meine, ein Jahr ist eine lange Zeit, aber ich weiß auch nicht. Bist du manchmal versucht, noch seine Nummer zu wählen? Ich kenne seine Nummer gar nicht. Du kennst sie gar nicht. Ja. Aber ich merke, wie ich mich fühle, wenn ich in seiner Nähe bin und das... Dann schlägt das Herz. Dann schlägt das Herz. Und dann treibt der Schweiß und sowas. Ja, so ungefähr. Wir kennen das alle. Ja? Ja, na klar. Du auch? Ja, klar. Ich neige auch dazu, viel zu lange an solchen Geschichten hängen zu bleiben und spreche da aus Erfahrung, wie dämlich das ist. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es immer gut ist, wenn mir ganz viele Leute das sagen. Das hilft zwar im ersten Moment nicht, aber irgendwann macht es die Masse dann doch. Ne? Wenn Freunde mir sagen, du lass es doch sein, ne? Es bringt doch nichts. Man verbeißt sich dann in so eine Geschichte in der Hoffnung, dass dann vielleicht doch noch was zu retten ist. Aber meistens ist dann nichts mehr zu retten. Ich weiß. Andrea, guck dich um nach anderen Männern und sei ein bisschen zärtlicher mit denen. Tschüss, Andrea. Wenn sie auch zärtlich zu mir sind. Ja, natürlich, klar. Ja, okay. Er hatte ja auch einen Grund geliefert, ne? Ja, stimmt. Tschüss, Andrea. Ja, tschüss. Ciao. Wen haben wir denn jetzt hier? Ein Mensch heißt, so heißt auch kein Mensch, Rodde? Ja. Ist das dein Vorname? Das ist nicht mein richtiger Vorname, ich heiße normal Rüdiger, aber ich nenne alle nur Rodde. Siehst du, also eine Koseabkürzung. Eine Koseabkürzung, ja. Und Rodde... Das ist Rüdi heißen, aber die nennen mich alle Rodde. Rüdi klingt ein bisschen doof, ne? Das ist echt blöd. Rodde klingt ein bisschen männlich. Rüdiger ist so der kleine Vampir, da habe ich auch keinen Also Rodde, 27, wir reden jetzt miteinander. Genau. Über was? Erzähl. Ja, das Ding ist, Thema ist Ausflippen. Ja. Ich singe in einer Punkband, die Heartbreakers hier aus Marburg. Ja. Und wir haben uns das irgendwie auf die Fahne geschrieben, so regelmäßig mal richtig auszudenken, den Kopf frei zu blasen bei unseren Live-Konzerten und Auftritten. Den Kopf frei zu blasen bei den Live-Auftritten? Genau. Wie macht ihr das denn? das Ding ist halt, das entwickelt meist so eine Eigendynamik. Also du fängst halt irgendwie an, triffst dich mit den Bandkollegen, fährst zum Auftrittsort. Am Sonntag waren wir halt im Radio hier in Marburg gewesen. Haben da einen Gig gespielt halt irgendwo, also live übers Radio direkt. Solltet ihr auch bei 1Live auch mal machen. Machen wir, klar. Die Heartbreakers sind uns natürlich ein Begriff hier. Und wir überlegen schon lange, wie wir euch mal groß hier rausbringen. Das wundert mich nicht, also das war eine sehr coole Band auch. Klar, sicher. Und das Ding bei der Sache ist halt, das entwickelt meistens so eine Eigendynamik. Natürlich pumpst du auch ein paar Shoppen dabei oder so. Oder noch andere Sachen auch? Nö. Das bleibt da meistens so beim Bier. Alkohol. Also Schnaps, Alkohol, ja. Ja, was genau macht ihr denn dann? Ja, wir fahren dann erstmal dahin und bauen unseren Kram auf und irgendwann fängst du dann an zu spielen und wirst dann interviewt oder beim Live-Konzert wirst du eben nicht interviewt und dann gibst du halt die ganze Zeit durchweg nur Gas und dann entwickelt das so eine eigene Dynamik, dass der eine den anderen übertreffen will. Der eine tölpelt dann irgendwie auf der Bühne rum und der andere guckt sich das an und will dann natürlich noch einen draufsetzen. Also ihr lasst dann auf der Bühne richtig die Sau raus? Ja, wir lassen voll dann irgendwie so die Schwarte krachen, sage ich. Was war denn bisher so der absolute Höhepunkt? Was? Was höre ich da? Jetzt kommt da irgendwie mein Mitbewohner und sagt, was denn für eine Bühne? Der lügt ja rum. Ich hab noch nie auf einer Bühne gespielt. Hey, was höre ich denn da? Ihr habt noch nie auf einer richtigen Bühne gespielt? Das stimmt überhaupt nicht. Also wir haben schon einige Live-Gigs gespielt. Okay, das muss ja auch keine große Bühne sein. Was war denn bisher so der Höhepunkt, als ihr da ausgerastet habt? Was ausgerastet war? Halt, du stehst zum Beispiel auf irgendwelchen Boxen rum und bist dann auch schon ein bisschen angeschickert und so. Manchmal klappt das auch mit dem Singen nicht mehr so richtig. Und stolperst dann einfach mal ins Schlagzeug rein. Also du fällst dann, also ich bin dann schon regelrecht ins Schlagzeug reingefallen und lag dann einfach da. Oder der Gitarrist liegt halt mit dem Kopf in der Bassdrum drinne oder springt halt einfach mal mit Gitarre komplett Sendermikrofon einfach, also quasi so Senderkabel, springt er dann einfach mal ins Publikum rein. Und dem Publikum gefällt das? Dem Publikum macht das meistens Spaß, oft sind sie auch sehr überfordert. Also ich rufe halt zu dem Thema jetzt auch an, weil ich mir denke, Ausrasten muss nicht immer negativ sein. Nee, ich glaube, gerade so eine Band, da erwartet das Publikum das ja auch, ne? Dass da vielleicht mal so außergewöhnliche Dinge passieren. Ja, dass da nicht alles ganz brav abgeht, ne? Wenn du halt irgendwo so ein bisschen schon diesen Ruf hast, dann sagen die halt irgendwie auch, wenn du mal nichts gemacht hast, ja, das war aber jetzt mal lau, also man hat ja auch mal einen schlechten Tag oder so und will mal nicht so ausklingen. Aber ihr müsst ja immer noch so die Gratwanderung gehen, dass ihr auch noch die Musik hinbekommt. Ja. Also zu doll darf es dann auch nicht sein. Wie fühlt man sich danach, nach so einem ausgeflippten Auftritt? Ja, das Ding ist halt, wenn du das Glück gehabt hast und warst nicht so besoffen, dass du kotzen musst, dann geht's eigentlich meistens ganz gut. Hast du schon mal auf der Bühne gekotzt? Oder wo auch immer? Auf der Bühne nicht, aber ich bin jetzt am Sonntag, haben wir halt einen richtigen Hieb gemacht, also einen richtigen Schlag, und dann bin ich irgendwie nach dem letzten Stück, bin ich halt von der Bassdrum runtergefallen und bin dann einfach halt irgendwie mit dem Rücken auf dem Boden gelandet, konnte mich kaum noch rühren, habe aber noch weiter gesungen und bin danach einfach halbwegs zusammengebrochen, sag ich mal. Und hab dann mal so ein bisschen ins Radio gekotzt. Also das sind so Sachen, die passieren halt schon. Ist nicht der Regelfall. Ja. Also nicht, dass wir jetzt eine Alkoholikerband sind oder sonst irgendwas. Denkt kein Mensch. Das denken bestimmt jetzt ganz, ganz viele. Rölle von den Heartbreakers, die ab und zu austicken. Ja. Ne, kennt man ja von berühmten Bands auch. Dass die schon mal alles demolieren, ne? Und das Publikum liegt dann da schreiend auf der Erde und findet das toll. Das Publikum eher weniger, weil die stehen meistens und haben sehr viel oder Spaß so. Dabei. Ja, genau. Danke für deinen Anruf, viel Erfolg. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. Carmen, 40 Jahre. Ja, hallo, Domian. Du bist nicht Carmen Thomas, ne? Nein, auf keinen Fall. Ja, die ist auch schon ein bisschen älter. Carmen. Ja. Ja, ausgeflippt, ausgetickt. Ja, so kann man auch dazu sagen. Ja. Ich bin, wie gesagt, Mutter von 4 Kindern. Und naja, ich habe das eigentlich immer so sehr verurteilt, das Schlagen und Züchtigen von Kindern. Ich halte da mehr von, mit Kindern zu reden über Probleme. Also lieber setze ich mich eine halbe Stunde hin, rede mit denen und... Wie alt sind deine Kinder? 22, 21, 18, 16. Ach so, so stramme Menschen schon, also richtig ausgewachsene Kinder. Ja, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes ausgewachsen. Der Kleinste ist mit 16, 1,85, also schon allerhand. Ich muss dazu sagen, mein Mann ist 1995 im November verstorben und der Kleine hat einen sehr guten Draht zu ihm gehabt, ist sehr gut mit ihm klargekommen und ist über den Toten hinweggekommen. War es ein Unglücksfall oder ist er so kann man auch nicht sagen. Ich muss dazu sagen, er hat nicht mehr bei uns gewohnt, wir lebten in Scheidung und dadurch, dass er nicht bei uns gewohnt hat, er war hochgradig Diabetiker, hat er da in dieser Unterkunft, wo er gewohnt hat, einen Unfall gehabt, ist gestürzt, ist daraufhin nicht mehr zum Spritzen gekommen und Also eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ja, ist daraufhin gestorben, ist auch erst 2 Tage später gefunden worden. Der Kleine ist damit nicht fertig geworden? Mit Nein, überhaupt nicht. Mhm. Und hat sich dann immer mehr abgekapselt. Er war zwar immer schon Einzelgänger, aber er hat sich dann immer mehr abgekapselt. Hat kaum noch gesprochen, hat auch von der Schule dann nachgelassen und hat eben überhaupt keinen mehr an sich herangelassen. Mhm. Dann ist mein Papa voriges Jahr im April gestorben. Mhm. Und das war dann für meinen Sohn der totale Zusammenbruch, weil er auch einen sehr guten Draht zu... Wie gesagt, es gibt jetzt keine Männer mehr, nur noch Frauen. Und das ist es wohl auch, was ihm so ein bisschen gefehlt hat. Er konnte nun, hatte keine männliche Bezugsperson mehr. Ja, dann wurde dieser Stress in der Schule immer stärker und unter anderem mitten in der Stunde aufgestanden, nach Hause gegangen und all so eine Sachen. Also er wurde wirklich zum richtigen Problem Jugendlichen. Ja, genau. Wann und wie bist du ausgerastet? Ja, wie gesagt, ich kriegte dann immer wieder Anrufe von der Schule, ja, sprechen Sie mit ihm, das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und innerhalb dieses Gesprächs, das war voriges Jahr im Mai, habe ich dann eben auch gefragt, ich sage, komm, red mit mir, was ist, warum, wieso, wie kann ich dir helfen? Und in dem Moment stand er dann vor mir und ich habe noch nie so hasserfüllte Augen gesehen bei einem Kind, dass er mir vorwarf, du hast meinen Vater getötet. Mhm. Ja. Mhm. Und ich stand dann da, wieso, weshalb? Und er schrie dann immer mehr, ja, ich hasse dich und sterbt, warum bist du nicht gestorben, warum ist mein Vater gestorben? Mhm. Und in dem Moment, wie gesagt, ich habe es da noch nie die Hand gehoben, ich habe die Hand gehoben, ich habe ausgeholt. Ich habe ihn ein einziges Mal getroffen. Ins Gesicht? Ins Gesicht. Mhm. Also bei 1,85, ich bin bloß 1,66, ich habe da schon zu tun, da oben anzukommen. Mhm. Es tat mir in der Seele weh nachher, aber er war raus aus der Wohnung, er war 24 Stunden nicht auffindbar. Er ist sofort abgehauen danach? Total. Wir haben ihn auch nicht gefunden, meine Kinder sind los, haben ihn gesucht. Mein großer Sohn hat ihn dann am nächsten Tag gefunden, hat ihn nach Hause gebracht, aber von dem Tag an war Schweigen im Walde. Bis heute? Bis heute Schweigen im Walde. Das liegt jetzt 2 Jahre zurück? Nein, das mit dem Schlagen war im Mai. Voriges Jahr, also ein knappes Jahr. Sprechen, ja, ich weiß nicht so recht. Guten Tag und guten Weg, aber das war's. Hast du denn nochmal versucht, dich zu erklären auch und dir vielleicht, dass du gesagt hast, dass dir auch leid tut? Auf alle Fälle, ich hab's, und er kennt das ja eigentlich auch nicht. Und sogar die Großen haben sich mit ihm hingesetzt, ne, und haben immer wieder mit ihm gesprochen und ja, nun steht an, ich möchte gerne weg von hier, ich möchte hier gerne wegziehen. Ja, nein, ich will nicht, ich bleibe hier. Das war dann alles, dann muss ich irgendwo anders hin. Und belastet dich das sehr, dass der Kleine sich zumacht? Sehr, denn ich habe eigentlich eine sehr gute Verbindung zu meinen Kindern und wie gesagt. Hast du das Gefühl, alles schon unternommen zu haben, um an ihn heranzukommen? Also ich war jetzt schon bei Psychologen. Habe ich nicht mal selber für ihn ausgesucht. Ich habe gesagt, wenn du einen Menschen brauchst, mit dem du reden möchtest, suche dir jemanden. Hat er das gemacht? Er hat es gemacht. Ja. Er hat sich einen Psychologen gesucht, ist selber hingegangen. Und immer wenn er jetzt irgendwie das Bedürfnis hat, ruft er auch selber an und geht auch hin. Immerhin. Er geht selber hin. Mhm. Ne? Aber in der Schule hat er eben immer nach wie vor noch die Probleme, dass er, gerade wieder gestern war so ein Ausraster, es ging irgendwas nicht nach seinem Kopf, da nahm er eben die Faust und schlug die Tür ein. Und kam dann nach Hause und spricht kein Wort. Aber dieser Kontakt mit dem Psychologen, den gibt es im Moment auch noch? Ja, aber immer so von Mal zu Mal. Aber er macht irgendwie zu und ich habe irgendwie Angst. Ich habe ihn jetzt auch ertappt, dass er dann eben Bier trinkt, heimlich, ne? Wenn man dann ins Zimmer reingeht, man sieht es ja dann. Ne? Also er ist, wir sagen nochmal, er ist 16 Jahre jetzt. Er wird 16 Jahre. Bist du manchmal so an deinen Grenzen und auch verzweifelt und denkst, ich weiß nicht, was ich machen soll? Genau, man hat irgendwie das Gefühl, irgendwie versagt zu haben. Und gerade beim Jüngsten ist das eigentlich, und gerade der Jüngste, der war eben so mit Krankheiten auch so ein bisschen behaftet. Und da hat man eigentlich immer am Bett gesessen, gemacht und getan. Ja, ja. Aber er macht nun total zu, total. Kam, würdest du gerne vielleicht mit meiner Psychologin nochmal über deinen Fall ein bisschen eingehender reden? Ja, das wäre sehr gut. Dann könnten wir das jetzt arrangieren. Du kennst das Verfahren ja vielleicht, du legst jetzt auf und du wirst von uns, das ist Petra, heute Nacht angerufen. Dankeschön. Vielleicht kann sie dir dann auch noch ein paar Tipps geben, wenn sie sich dann mit deinem Fall beschäftigt. Das wäre sehr nett. Danke für deinen Anruf und von Herzen alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Karin. Jetzt ist die Jenny am Telefon. Jenny. Ja, Jenny, genau. 22 Jahre. Ja, wohl. Hi. Hi. Ja, erzähl mir, wann es bei dir passiert ist und warum. Ja, ich bin erst heute ausgerastet. Heute? heute Abend, ja, auf Arbeit noch. Was war passiert? Ja, was war passiert? Ja, ich saß an der Kasse, bin also im Supermarkt, ne? Mhm. Ja, und dann war das die allerletzte Kundin. Ich hatte schon gar nicht mehr mit ihr gerechnet. Mhm. Da kam sie plötzlich um die Ecke gebogen mit einem tierisch vollen Einkaufswagen, besser gesagt eine Familie. Mhm. Mutter, Tochter und Enkel. Du arbeitest in einem Lebensmittelgeschäft? Ja, ganz genau. Mhm. Naja, und dann kam sie halt an, hatten tierisch viel auf dem Laufband. Also ich dachte echt, ich werde nicht wieder, ne? Wahrscheinlich so 5:05 oder so. Nee, nicht 5:08, sondern 7:50. 7:50 schon? Ja, 7:50. Ja. Da wollte ich eigentlich gerade aufstehen und dann kommen sie nochmal. Mhm. Na gut, dann hatte ich es ein bisschen eilig und dann fing die Älteste, sprich die Omi, an die ganze Zeit mit mir zu meckern. Von wegen, ich könnte ja mal ein bisschen höfiger sein und ich bräuchte nicht so genervt zu sein, ich sollte die Äpfel nicht so bollern und mhm. ich bräuchte mich ja nicht so anzustellen. Sie macht ja auch häufiger Überstunden mhm. und pipapo. Mhm. Ne? Ja, und das hat mich irgendwann tierisch genervt. Ich meinte nur, sie solle ruhig sein, weil es ist bei uns halt so Obst und Gemüse, alles eintippen und dann haben wir da sehr viele Nummern mit ausziehen mhm. und mhm. alles sehr kompliziert und dann so zu Feierabend muss man sich ja dann irgendwann doch konzentrieren, wenn man klar. aufstehen will. Dann wollte sie aber nicht ruhig sein, fing immer mehr an zu meckern und zu lästern und so, dann weiß ich auch nicht, wurde ich halt irgendwann doch ein bisschen unhöflicher und ein bisschen grantiger. Aber ich habe halt versucht, mich zu beherrschen. Ja. Irgendwann hat sie dann halt den Spruch gebracht, also wenn ich ihre Tochter wäre, dann würde sie mir halt jetzt in dem Moment eine Ohrfeige verpassen. Mhm. Ja, und da habe ich halt in das dem Moment... Das war zu viel. Ja, das war eindeutig zu viel unter der Gürtellinie. Mhm. Und außerdem hat das ein Trauma in mir aufgeweckt, weil ich bin damals als Kind regelmäßig von meiner Mutter verprügelt worden, aus nichtigen Gründen, sprich, also für die kleinsten Kleinigkeiten. Ja, ja. Was hast du gesagt, dann gemacht? Was, wann... Als meine Mutter mich verprügelt nee, hat? Nee, da, als die Frau, da, die ältere Frau das zu dir gesagt hat. Ja, da habe ich sie halt angeschrien. Mhm. Also frei nach dem Motto, sie wüsste ja gar nicht, wie das ist, wenn man von seiner Mutter verprügelt wird und alles. Und es ist halt so, dass ich auch mit 12 freiwillig ins Heim gegangen bin. Und es kommt ja nun wirklich nicht von irgendwoher, wenn man freiwillig ins Heim geht, sag ich mal. Naja, gut. Und deswegen meinte ich, da wüsste sie gar nicht, wovon sie spricht, so ungefähr. Und dass kein Elternteil das, also ich bin halt der Ansicht, dass kein Elternteil das Recht hat, sein Kind einfach zu schlagen, weil das... Also hatte sie bei dir wirklich einen ganz wunden Punkt erwischt, ne? Gerade mit ja, dem und Satz. Ja, ich mach das halt auch noch nicht so lange, also ein Jahr und ich bin noch nicht so abgestumpft, sag ich mal. Und da gab es halt, richtige Schreierei dann an der Kasse. Ja, ich habe halt sie nur noch angeschrien und dass sie irgendwie verschwinden solle und alles, weil ich hatte sie in dem Moment auch abkassiert und sie hat einfach nicht aufgehört und dann hat sie sich meinen Namen aufgeschrieben, anschließend die Telefonnummer von der Zentrale und alles und jetzt will sie sich halt über mich beschweren. Naja, und ich meine, das finde ich auch alles nicht gerade so schlimm, weil... Hat denn diese Streiterei, hat das irgendjemand anders mitbekommen? Ein Kollege von dir, eine Kollegin? Oder ja, gar... eine Kollegin ist dazwischen gesprungen. Also es hat halt so geendet, dass ich mir irgendwann die Ohren zugehalten habe, weil ich nicht mehr hören wollte, was hier noch alles los ist. Weil ich hätte sie irgendwann am liebsten über den Kassentisch gezerrt. Aber also, es war kein Chef in der Nähe, der da irgendwas mitbekommen hat? Nee, die Chefs hatten heute beide frei, sag ich mal so. Der eine Chef hat Urlaub, der Assistent war früher gekommen und... Ja, aber, da war eine Kollegin und die hat versucht, die ganze Zeit mich zu beruhigen. Und aber sie hat hoffentlich ordentlich und richtig bezahlt. Ja, das hat sie. Das hat sie, ja. Vielleicht, Jenny, wollen wir mal hoffen, vielleicht verraucht die ganze Sache ja auch. Und, ja, das hoffe ich auch. Aber wenn sie sich nun wirklich beschwert, und das war schon mal eine Beschwerde, weil ich jemanden mit einem Feuer verfolgt habe. Dabei habe ich den nicht verfolgt, ich habe nur den Boden gewischt. Aber der Mensch hat sich halt verfolgt gefühlt, und kann ich auch nichts für. Also dann erklär, wenn es dazu eine Beschwerde kommt, dann erklär deinem Chef, dass man genauso, wie du das mir jetzt erklärt hast, dann kann man das nämlich verdammt gut verstehen, dass du da ausgetickt bist. Und ich finde auch gerade dieses Personal, die haben schon genug zu tun. Oder das, was du machst, wenn du da den ganzen Tag an der Kasse sitzt, da liegen bei euch ja auch schon mal die Nerven blank. Ne? Vor allen Dingen um 8 Uhr, ihr seid ja auch erschöpft dann. Und man sollte auch nicht jede Stimmung dann an den Kassiererinnen auslassen. Ja, das habe ich mir halt auch gedacht. Wie gesagt, ich sehe halt auch rot, wenn Menschen so einfach so leichtfertig darüber reden, dass Kinder geschlagen werden. Klar, ja. Erzähl dann auch deinem Chef von deiner persönlichen Geschichte, dass das in dir so Erinnerungen hervorgehoben hat. Ich hoffe, dass er ein verständnisvoller Chef ist und da mal ein Auge zudrückt. Ja, das hoffe ich eigentlich. Hoffen wir das mal alle. Alles Gute und schlaf gut gleich. Ja. Tschüss, Jenny. Okay, tschüss. Deine Sendung ist super übrigens. Danke, Jenny. Ja. Ciao. Okay, ciao. Udo, 40. Ja, grüß dich, Domian. Udo, grüß dich. Ja, ich wollte euch auch mal etwas erzählen. Und zwar, ich war 10 Jahre Fernfahrer. Ja. Und man erlebte so einige Dinge auf der Autobahn. Und da war ich mal auf einer Autobahn zu fahren mit ein paar Kollegen. Mhm. Und da war ungefähr so, 6-7 Kilometer vor uns war ein schwerer Unfall. Mhm. Und Und so als Fernfahrer kennt man das ja, man hat ja Funk im Auto, man unterhält sich ja auch. So, und da sagt ein Kollege, sagt er, du, pass auf, sagt er, der Unfall ist auf der linken Seite und wir fahren ja rechts. Ja, sagt, pass auf, sagt er, dann fahre ich auch nach links rüber, dann sperre ich da die eine Bahn, damit uns keiner mehr überholen kann, damit da keiner reinfährt in die Unfallstelle. Ja. Kurz vor dieser Unfallstelle kommen wir dann her und fahren dann halt wieder nach rechts rüber, damit das zügig geht. Ja. So, ich bin dann nach links rüber gefahren und war auch schon vielleicht so 3 Meter von der Leitplanke weg und sind am Fahren und dann kommt auf mal links an mir dran vorbei auf dem Grünstreifen, kommt Mercedes angeschossen, schießt bei uns dran vorbei und ungefähr so ja, 5 bis 10 Meter vor dieser Unfallstelle machte der eine Vollbremsung. So, und da wir ja auch noch am Rollen waren, ich kam dann bei diesem an diesem Mercedes zum Stehen. Ja, und da hatte ich so einen Zorn, ich bin raus aus dem LKW, der aus seinem Auto raus, fing mit mir an zu motzen, ich weiß zwar nicht warum, auf jeden Fall fing an zu motzen und ich drehte ihn um und haute den gleich einer rein. Gleich voll auf die Nase. Und jetzt stand er da, war am Bluten, wissen geht nicht mehr. Ja, die Polizei, die da stand an der Unfallstelle, die haben das auch gesehen. Dann kam so ein älterer Polizist, kam dann sofort, ja, was denn los gewesen wäre. Und er da am Rumschreien, nein, sag, einen Moment, sag, wir haben die Autobahn zugemacht, wir haben das mitgekriegt, dass der Unfall ist, sag, der zieht bei uns da voll dran vorbei. Sag, der hätte wer bei euch reingeknallt. Hattest du Zeugen dafür? Ja, die anderen Fernfahrer standen ja alle mit dabei. Die haben das gesehen. Die sind da auch sofort stehen geblieben, sind damit ausgestiegen. Da guckt der Polizist mich an, sagt, da wissen Sie was? Sagt, ich glaube, ich hätte gar nicht anders reagiert. Sagt, da steigen Sie in Ihr LKW rein. Fahren Sie ruhig weiter oder fahren Sie an der Seite, sagt er, den Rest kümmern wir uns. Ja, sagt, das ist ja in Ordnung. Also ein toller Polizist. Ne? Der war wirklich, der war klasse, war der. Der das auch gleich kapiert hat, ne? Die Situation, die ihr da geschaffen habt oder schaffen wolltet. Ja, so ganz gerne sehen die das nicht. Ganz gerne sehen die gut, das aber nicht. Ihr wolltet ja nur gut mit, ich mein, mit der wenn man die linke Seite zumacht und man sieht von hinten jetzt, oder man passt ja auch, ob von hinten jetzt jemand kommt oder die Gasse will oder was, ob es ein Rettungswagen ist, man ist okay, da passt man ja auf. Aber wenn da so ein Wahnsinniger angefahren kommt, das ist ja nicht nur einer, es sind ja mehrere. Natürlich, ja. Ist es noch vom Glück, kann man sagen, dass er den Wagen noch hat zum Stoppen bringen können? Ne? Ja. Dass ja, er nicht sicher in den Unfall reingefallen ist. Wie ist denn die Sache ausgegangen? Ja, für mich ist gar nichts gekommen, gar nichts. Er wollte mich zwar anzeigen und alles, hat auch, die Polizei hat auch Personalien alles gehabt, aber da ist nie was gekommen. Was sollte da auch kommen? So, ich kann wirklich sagen, ich rate jeden, wenn irgendeiner irgendwo so einen Unfall mal mitkriegt, dann ist besser, man macht wirklich die linke Seite zu, mit mehreren gleich, damit da bloß sowas nicht passieren kann. Du hast dann ja nur richtig zugeschlagen, ne? Ja. Weißt du, was das bei ihm angerichtet hat? Ich weiß. Weißt du nicht, ne? Er hat nur fürchterlich ausgesehen, weil er hat ja mitten einen auf den Nase gekriegt, er hat fürchterlich ausgesehen. Ja. Ich meine, mir tat es auch anschließend leid. Nur andersrum gesagt, man weiß ja nicht, was für Leute da in dem Auto drin waren oder was da passiert ist. Klar, ja. Er hätte ja noch viel mehr passieren können. Das heißt, eigentlich bereust du es nicht, ne? Nein, eigentlich. Weil es war so erklärbar aus der Situation heraus. Ganz ehrlich gesagt, ich würde das immer wieder tun. Ja. Bist du eher auch so ein Typ, der in solchen extremen Situationen dann auch mal so ausklingt? Ja, doch, eigentlich kann passieren, ne? Eigentlich wenn so viel Unvernunft weiß, auch mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Danke für deinen Anruf. Alles klar, schön. Alles Gute, Udo. Tschüss. So, Freunde, das war unsere Sendung heute zum Thema. Da habe ich mich vergessen, da bin ich völlig ausgeklingt und ausgerastet. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen Nacht ist unsere letzte Sendung für diese Woche, weil dann die Nacht ist Tanz in den Mai, Mayday-Übertragung im Radio bei 1Live und im Fernsehen fällt die Sendung dann auch aus und dann ist Feiertag. Naja, dann ist die Woche fast rum. Morgen haben wir eine offene Talk-Radio-Sendung, eine offene Talk-Radio-Show. Leider sind wir im Fernsehen, aber ein bisschen später. Erst da und zwar ungefähr 18 Minuten nach 1. Wir fangen im Radio bei 1Live allerdings pünktlich an und das Fernsehen schaltet sich dann ganz einfach zu. Ihr könnt aber anrufen wie immer ab 0 Uhr. Unter der bekannten Nummer 0180-5678-111 oder uns faxen unter 0180-567-110. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Nacht, freue mich auf morgen und sag bye bye. Bis dann, ciao.